Dieser Raum mit Teppichen ausgelegt, mit dunkel getäfelten Wänden. Das Ganze ein Parlamentsgebäude, das, wenn man durch die Gänge geht, einen Eindruck vermittelt von der einstigen Großzügigkeit und Pracht dieses ungarischen Parlaments und auch der gewesenen ungarischen Hauptstadt dieses alten Budapest. Nun, in einem dieser Räume sitzen wir und schauen hinaus aus dem Fenster, sehen die Donau vorbeifließen, die Margaretenbrücke. Und hier in diesem Zimmer kommen Männer und Frauen herein, einfach gekleidet mit dem grün-weiß-roten Zeichen der Armbinde. Es gehört vielleicht noch zur Atmosphäre dieses Zimmers, Folgendes hinzuzufügen. Am Kleiderhaken, an dem die Mäntel und Hüte hängen, hängt eine Maschinenpistole. Und ich glaube, nichts deutlicher kann die Situation hier an diesem Nachmittag in Budapest skizzieren. Sich entscheiden, ob Ministerpräsident Nagy zu den Menschen, die draußen hier auf dem Platz vor dem Parlament stehen, sprechen wird. Es sind Delegationen hier heraufgekommen, die fordern, dass Imre Nagy sprechen soll. Wir stehen jetzt dicht neben ihm. Er steht mit einigen seiner Ministerkollegen und in einem leisen Gespräch wird entschieden, wie Imre Nagy sich jetzt verhalten wird. Man weiß, dass seine Haltung manchmal in der Vergangenheit nicht ganz klar war. Ich glaube, dass dieses ein ziemlich bedeutender Augenblick in der Geschichte Ungarns nach der Revolution ist. Wir laufen mit Imre Nagy und mit den Demonstranten von der Straße jetzt zum Balkon, von dem er zu den Budapestern und zu den Ungarn sprechen wollte. Auf dem Wege hierher kamen die Arbeiterdelegationsführer zu ihm und besprachen mit ihm, was sie von ihm wünschten, was er sagen soll. Jetzt steht draußen die Menge und einer der Beauftragten kündigt an, dass Imre Nagy sprechen wird. Ein Arbeiter Budapest kündigt Ministerpräsident Nagy an. Nagy erscheint, winkt mit dem Hut, tritt jetzt an das Mikrofon. Wir versuchen, seine Rede gleichzeitig ein wenig ins Deutsch zu übersetzen. Ich spreche wieder zu euch, ungarische Brüder, mit warmer, inniger Liebe. Der revolutionäre Kampf, dessen ihr Helden wart, hat gesiegt. Das Ergebnis dieses heldenhaften Kampfes brachte unsere nationale Regierung zustande, die für die Unabhängigkeit und die Freiheit unseres Volkes kämpfen wird. Sie haben die Lüge verbreitet, dass ich die russischen Truppen in das Land gerufen habe. Das ist eine gemeine, niederträchtige Lüge. Dieser Nagy, ich selbst, der Vorkämpfer der Unabhängigkeit und der Freiheit war, konnte diese Truppen nicht hierher rufen. Im Gegenteil, es war ich, der sie aus dem Lande ausgewiesen hat. Liebe Freunde, die Menge ruft Ruski nach Hause, Ruski nach Hause.